Britische Chaostage, Brexit-Theater, Schrecken ohne Ende, statt Ende mit Schrecken. Es gibt viele Formulierungen, die das beschreiben, was seit Monaten zwischen London und Brüssel passiert oder eben auch nicht passiert. Und klar ist nach wie vor nichts. Sicher, es gibt den ausgehandelten Austrittsvertrag, aber ob der in der kommenden Woche tatsächlich vom britischen Unterhaus abgesegnet wird, ist immer noch genauso ungewiss, wie es das im Dezember war, als die britische Premierministerin die eigentlich geplante Abstimmung absagte und einfach verschob. Aber jetzt wird es ernst. Und weil das so ist, findet in Brüssel offenbar ein Gedanke immer mehr Freunde, der bislang mehr oder weniger ausgeschlossen schien. Eine Verschiebung des Brexit. Bisher ist der 29. März das gesetzte Austrittsdatum. Dass er sich halten lässt, daran wachsen die Zweifel erheblich. Denn auch in der EU hat kaum jemand wirklich Interesse an einer chaotischen Scheidung von Großbritannien. Jetzt ist es EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger gewesen, der das mit Blick auf das europäische Budget noch einmal sehr deutlich gemacht hat. Das ist nämlich bis einschließlich 2020 kalkuliert mit Zahlungen aus Großbritannien, was die Sache wirklich zum Problem macht. Einmal zugespitzt, würden die britischen Freunde ihre Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten, dann würde uns in 2019 für das weitere Jahr ein kleinerer, einstelliger Milliardenbetrag fehlen und für 2020 über das ganze Jahr hinweg ein größerer, einstelliger Milliardenbetrag fehlen. Zwar hat der gesamte EU-Haushalt jährlich ein Volumen von fast 150 Milliarden Euro, trotzdem würde jede Milliarde weniger die Handlungsmöglichkeiten Europas empfindlich einschränken, etwa bei der Förderung strukturschwacher Regionen, beim Außengrenzschutz oder bei der Landwirtschaft. Denn der Haushalt Europas darf Tag für Tag nur die Ausgaben verantworten, die er durch Einnahmen finanzierbar macht. Schulden sind europäisch nicht erlaubt. Dies ist auch gut so. Also braucht es jeden einkalkulierten Euro. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn es um den 7-jährigen Finanzzeitraum nach 2020 geht. Ein ungeregelter britischer Ausstieg würde dessen bisherige Planung über den Haufen werfen. Auch deshalb also kommt nun die Option Brexit-Verschiebung ins Spiel. Allerdings, einfach ist auch ein solches Szenario nicht. Deshalb will wohl vor der Abstimmung im Londoner Unterhaus darüber in Brüssel auch niemand offiziell sprechen. Sollte die EU das nämlich wirklich wollen und Großbritannien auch, dann müssten alle 27 Restmitgliedstaaten der Europäischen Union dem zustimmen. Und dass das funktioniert, ist möglicherweise ähnlich unwahrscheinlich wie ein positives Votum des britischen Parlaments für den fertig ausgehandelten Austrittsvertrag in der kommenden Woche. Und die Europawahlen stehen an im Mai. Bei einer Verschiebung müsste auch in Großbritannien gewählt werden und das will dort keiner. Trotzdem, alles scheint besser als eine Trennung ohne Regeln, sagt zum Beispiel der Europaparlamentarier Markus Ferber von der CSU. Und das sehen in Brüssel beinahe alle so. Alles andere wäre für unsere Wirtschaft, für die Menschen bei uns, aber auch für die Menschen im Vereinigten Königreich eine Katastrophe. Auf den britischen Inseln allerdings sehen das viele anders. Und deshalb wächst die Anspannung vor dem nächsten Akt des Trennungsdramas weiter.